Diskussion. Es wäre super, wenn Jugendliche schon mit 16 den Führerschein machen dürften. Führen Sie mit Ihrem Prüfer, Ihrer Prüferin über die obige Aussage ein Gespräch, in dem Sie Ihre Argumente dafür oder dagegen aufzählen. Reagieren Sie auf die Gegenargumente Ihres Gesprächspartners. Vorsicht! Er, sie wird Ihnen widersprechen. Sie müssen dabei über die folgenden Gesichtspunkte diskutieren. Verantwortung und Leichtsinnigkeit. Kosten für Fahrstunde, Steuern, Versicherung. Schnelligkeit und Mobilität. Unfallsrate. Sie beginnen das Gespräch. Sie haben dafür circa 5 Minuten Zeit. Muster. Meine Meinung zu diesem Thema ist, dass es absolut nicht super wäre, wenn wir schon mit 16 Jahren den Führerschein haben könnten. Ich bin generell für den Führerschein bei jungen Menschen. Auch ich würde ihn gerne haben, aber 16 halte ich noch für zu früh dafür. Autofahren ist, wie wir alle wissen, gefährlich, besonders im Großstadtverkehr. Ich bin mir darüber im Klaren, dass die meisten Unfälle von 18- bis 24-Jährigen verursacht werden. Aus verständlichen Gründen. Es mangelt ihnen an Erfahrung. Was soll da ein 16-Jähriger im Autodschungel suchen? Dabei denke ich nicht nur daran, dass viele Jugendliche manchmal angetrunken nach Hause fahren würden. Vielmehr meine ich, dass der Autobesitz Anlass zur Angeberei unter Freunden geben könnte. Und einem Freund im Beifahrersitz würde man natürlich zeigen wollen, was für ein cooler Fahrer man ist. Und das könnte fatale Folgen haben. Die Unfallrate würde nur steigen. Da muss ich Ihnen aber widersprechen. Autofahren ist sicherer als Mofa-Fahren. Mofa-Fahren kann man auch schon ab 15. In den USA klappt es doch auch. Meinen Sie das ernst? Mit dem Mofa kann man höchstens mit 40 Kilometer pro Stunde fahren, so gefährlich ist es also auch wieder nicht. Und im Vergleich zum Mofa kostet ein Auto ein Vermögen. Autos können süchtig machen. Es fängt mit "Ich will eins haben" an. Ein 16-Jähriger kann aber die Versicherung, die Steuern und die Fahrstunden nicht selbst bezahlen. Aber wenn Jugendliche mit 16 den Führerschein hätten, müssten sie nicht mit dem Bus zur Schule fahren. Was haben Sie denn gegen Busse? Zur Schule fährt auch ein Bus. Da braucht man kein Auto. Und es gäbe nur überfüllte Schulparkplätze. Außerdem ist es so, dass Autos sehr viele Abgase machen. Man sollte dann besser mit dem Fahrrad fahren. Und was halten Sie vom Aspekt Verantwortung? Wenn Jugendliche das Vertrauen ihrer Eltern in sich spüren, werden sie vernünftiger und reif genug, um Auto zu fahren. Ich bin der Meinung, dass das nichts mit der Verantwortung zu tun hat. Jugendliche wollen nur unabhängig von ihren Eltern sein und sich nicht überall hinfahren lassen. Da müssen sie warten, bis sie 18 werden. Ich finde das absolut in Ordnung.